Kapitel 2 Übung D1 Hören Sie die Redemittel. Sprechen Sie die Wendungen nach. Guten Morgen. Bitte sehr. Danke. Dankeschön. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Wie geht es? Suchen Sie etwas? Rauchen Sie? Ich bin nicht Raucher. Vielleicht können wir später zusammen Kaffee trinken. Gerne. Bis später. Das ist ein schönes Büro. Hoffentlich ist alles da. Stuhl, Computer, Drucker. Fehlt etwas? Die Kaffeemaschine funktioniert nicht. Der Drucker ist kaputt. Ich kann nicht drucken. Was kostet der Bürostuhl? Der Bürostuhl kostet 600 Euro. Das ist teuer. Das ist ein teurer Stuhl. Die Verwaltung. Hier kann man Rechnungen bezahlen. Die Cafeteria. Hier kann man Kaffee trinken. Die Kantine, die Mensa. Hier kann man etwas essen. Das Sekretariat. Hier kann man Informationen bekommen. Die Bibliothek. Hier kann man Bücher und Zeitungen lesen. Das Sprachenzentrum. Hier kann man Sprachkurse besuchen. Wie finden Sie Marburg? Kochen Sie gern? Was machen Sie am Wochenende? Welches Instrument spielen Sie? Ich spiele Klavier. Ich kann leider kein Instrument spielen. Ich kann leider nicht gut Salsa tanzen.